Nachtrag zu meinem Buch »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit«. Es mag ungewöhnlich sein, dass ein Autor über sein eigenes Buch schreibt. Es wird wahrscheinlich sogar als anstößig empfunden werden, dass ich hiermit den Versuch unternehme, das Werk als Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte einzuordnen, aber es wäre das Papier, auf dem es gedruckt ist, nicht wert, wenn mir seine geistesgeschichtliche Bedeutung nicht bewusst wäre. Der Ausdruck im Buchtitel »Ende der Wanderschaft« deutet an, dass es eine biografische Wegmarke ist. Als nachhaltiger Anreiz, dieses Buch zu schreiben, wirkte der Umstand, dass ich von Gerichten zu 12 Jahren politischer Gefangenschaft verurteilt worden bin, für schlichte Gedankenäußerung aufgrund eines Gesetzes, § 130 StGB, das das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss in Sachen der 90-jährigen Publizistin Ursula Haferbeck vom 22. Juni 2018, 1 BVR, 673-18, ausdrücklich als unvereinbar mit dem Grundrecht der Gedankenäußerungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, beurteilt. Mit der selbstherrlichen Erklärung, dass das Verbot von Sondergesetzen gegen bestimmte Meinungen nicht gelte für Gedanken, die ein Gutheißen der nationalsozialistischen Willkür und Gewaltherrschaft zum Ausdruck bringen, ist dem Gefasel von der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland der Boden entzogen. So erfahre ich am eigenen Leib, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht der souveräne Staat des deutschen Volkes ist, sondern die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft. Carlo Schmidt. Das Faktum der feindlichen Fremdherrschaft über das deutsche Volk stand für mich stets außer Zweifel. Der Kampf gegen diese ist der rote Faden, der sich durch meine Biografie zieht. Auf eine allgemeine Weise könnte ich mein politisches Leben als Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Unfreiheit des deutschen Volkes und der übrigen Völker der Welt verstehen. Es war ein langer und durchaus schmerzvoller Weg, den Feind, das Subjekt der Fremdherrschaft, klar zu erkennen, das heißt, hegelisch gewendet, auf den Begriff zu bringen. Am Anfang stand unter dem Einfluss von Karl Marx und Lenin als Feindbild der Kapitalismus mit seiner systemischen Schutzmacht USA. Die Judenheit ins Visier zu nehmen, lag mir fern. Ich war vermittels der Umerziehung vom heiligen Schein des Opfervolkes geblendet. Dementsprechend habe ich auch erst sehr viel später den Bolschewismus als realweltliches Dasein des Judentums durchschaut. Im Nachbeten der Erkenntnisse von Michael Fischer, die dieser in einem materialreichen Wälzer von 527 Seiten unter dem Titel »Horst Mahler – Biografische Studie zu Antisemitismus, Antiamerikanismus und Versuchen deutscher Schuldabwehr« gefördert mit Steuergeldern ausbreitet, erhebt sich jetzt die Legende von »deutscher Schuldabwehr« als Motiv meiner Handlungen und literarischen Äußerungen. Obwohl mir damit ein durchaus ehrenwertes Motiv attestiert wird, auf das ich stolz sein könnte, weise ich Fischers Deutung zurück, weil in ihr völlige Blindheit für die Dialektik meines im Rahmen des unausweichlichen Zeitgeistes zurückgelegten Weges waltet. Zur Plausibilisierung der These, dass die BRD kein Staat, sondern die unter falscher Flagge segelnde Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft ist, bietet sich der vorstehend bereits erwähnte Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes an, der, man möchte es nicht glauben, die Leugnung des Holocaust als ein Gutheißen desselben wertet. Hier findet eine Umkodierung der deutschen Sprache statt, wie sie George Orwell in seinem Roman 1984 beispielhaft vorführt. Die Botschaft ist, dass nun jegliche Gedankenäußerung, die dem Zentralrat der Juden in Deutschland nicht passt, als ein Gutheißen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft horrifiziert und mit langjähriger Gefangenschaft geahndet werden kann. Und das ist nicht mehr nur graue Theorie, sondern durch die von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für staatsfeindliche Straftaten im Land Brandenburg von der Staatsanwaltschaft Cottbus anlässlich der Buchveröffentlichung und darauf fußender Folgeveröffentlichung gegen mich erhobenen 6 Anklagen wegen Volksverhetzung, § 130 StGB, meine Lebenswirklichkeit in meinem Heimatland. Das im Dezember 2012 in meiner Gefängniszelle aufgefundene Buchmanuskript wurde von dem damaligen Anstaltsleiter Hermann Wachter und der Justiziarin der Anstalt, Frau Laudan, evaluiert und für strafrechtlich unbedenklich befunden. Die Sache wurde vermutlich von einer nachgeordneten Justizbediensteten zum Justizminister des Landes Brandenburg, Volkmar Schöneburg, durchgestochen, der sich von Herrn Wachter dessen Einschätzung vortragen ließ. Der Minister schloss sich dessen Beurteilung des Buchinhaltes an. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, damals unter der Präsidentschaft von Dieter Graumann, bekam Wind von der Sache und schlug Alarm. Der Spiegel berichtete von Graumanns Empörung, dass es mir möglich gewesen sei, eine derartige Hetzschrift in der Gefangenschaft zu verfassen und ich für die Veröffentlichung derselben im Internet sorgen konnte. Graumann bestand auf Konsequenzen. Diese ließen nicht lange auf sich warten. Hermann Wachter wurde seines Postens enthoben und an einen Schreibtisch im Justizministerium versetzt. Gegen ihn und Frau Laudan wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Ein Ergebnis derselben wurde bisher nicht bekannt. Im Mai 2014 erhob die Generalstaatsanwaltschaft Cottbus, vertreten durch den leitenden Oberstaatsanwalt Brocher, bezüglich der Buchveröffentlichung Anklage wegen Volksverhetzung vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichtes Potsdam, 24 KLS 12-14. Ich bin mit einer ausführlichen Schutzschrift und einem detaillierten Antrag auf Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen für die Hegelsche Philosophie der Anklage entgegengetreten. Das Gericht forderte ein psychiatrisches Gutachten an. Der Gutachter zeigte auf, dass der verfahrensgegenständliche Sachverhalt im zeitgeistlichen Diskurs zu verorten sei, aber nicht in die Zuständigkeit eines Psychiaters falle. Die Anklage blieb, wie auch die weiteren 5 Anklagen, bis zum Juli 2017 liegen. Gleichlaufend mit dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wurde das inkriminierte Buch von der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien in einem Eilverfahren indiziert, auf Deutsch aus dem Verkehr gezogen. Im Widerspruchsverfahren wurde die Indizierung aufgehoben mit der Begründung, dass die Schrift nicht jugendgemäß sei. Nach zahlreichen schriftsätzlich von mir vorgetragenen Verständnishilfen ist schließlich die Staatsanwaltschaft Cottbus zur Erkenntnis gelangt, dass das inkriminierte Schriftwerk maßgeblich von meiner Lektüre der Werke des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel geprägt sei, zum Beispiel Anklage 1950 JS 2920-17 vom 17. November 2017, Seite 9. Dessen ungeachtet wurde die Anklage bezüglich des Buches zusammen mit 2 weiteren Anklagen im Juli 2017 zur Hauptverhandlung zugelassen. Der in allen Verfahren gestellte Beweisantrag wurde von der Strafkammer ignoriert. Wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, Artikel 103 Grundgesetz, habe ich fristgerecht eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Zunächst hat Frau Kreuse-Reuel, AR-Referentin beim Bundesverfassungsgericht, zum Aktenzeichen AR4545-18 schriftlich mit dem Gerichtssiegel versucht, die Beschwerde mit einer offensichtlich irrsinnigen Begründung als verspätet abzuwimmeln. Aufgrund einer ausführlichen Gegenvorstellung meinerseits ist die Beschwerde unter dem Aktenzeichen 2 BVR 1806-18 in das Verfahrensregister aufgenommen und der zuständigen Richterkammer zur Bearbeitung zugeteilt worden. Die hier dargestellten, um 3 Jahre verspäteten, rechtsfehlerhafte Zulassung der Anklage bezüglich des Buches war meine Bitte an Viktor Orban, den Regierungschef Ungarns, um politisches Asyl vorangegangen. Diese hatte beträchtliches öffentliches Aufsehen erregt und die Aufmerksamkeit auf die skandalöse Verschleppung des Verfahrens fokussiert. Selig mag werden, wer da glaubt, dass dieser Verlauf der Schludrigkeit der mit der Sache befassten Justizpersonen oder gar nur dem Zufall geschuldet sei. Ich vermute, getreu meiner Natur als Verschwörungstheoretiker, dahinter eine orchestrierte Strategie zur unbedingten Vermeidung eines gerichtlichen Endurteils in dieser Sache. Mein Buch stellt die Justiz vor das Dilemma, entweder die religions- und geschichtsphilosophische Befassung mit dem Mosaismus bzw. mit dem Judentum anhand der heiligen Schriften der Judenheit für strafbar zu erklären und mich mit dieser Begründung wegen Volksverhetzung zu verurteilen, oder mit einem Freispruch den Weg freizumachen für einen Angriff auf die kulturelle Hegemonie des Judentums bzw. auf die Meinungsdiktatur der Judenräte. Im Verurteilungsfalle macht sich die Fremdherrschaft der Judenheit über das deutsche Volk als solche kenntlich. Durch die Rechtsstaatsfassade hindurch würde der Betrüger erspäht und seine Absicht, die Völker, insonderheit das deutsche Volk, zu versklaven und zu vernichten, träte in das allgemeine Bewusstsein ein. Dann wirkt die Täuschung nicht mehr. Die Macht der Judenheit über unsere Köpfe wäre unwiederbringlich dahin. Der Freispruch wird wirken wie das Herausziehen der Brennstäbe aus dem Reaktorkern eines Atommeilers. Die immer zahlreicher werdenden deutschen Volksgenossen, die darauf brennen, der Judenheit den heiligen Stern des Opfervolkes vom Kopfe zu reißen, werden die satanischen Verse des Mosaismus als das probate Mittel, dieses zu bewirken, entdecken und dann auch nicht mehr mit der Angst vor der Macht der Judenheit zu bändigen sein, denn diese angsteinflößende Macht verflüchtigt sich in dem Maße, wie die moralische Autorität der Judenheit zerbricht mit der Erkenntnis ihres religiös bedingten satanischen Wesens, das schon Jesus, der Heiland der Christenheit, den Autoritäten des Judentums wie folgt offenbart hat. Zitat: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüst wollt ihr tun. Zitat Ende. Johannes 8,44. Zur Überraschung des aufgeklärten Westens rückt aus unterschiedlichsten Gründen die Religionsfrage und damit das Gottesbild mehr und mehr in den Mittelpunkt der Politik. Sie birgt in sich geballte Energien, die, wenn sie nicht gebändigt werden, grauenhafte Massaker, blutige Kriege und nie dagewesene Verwüstungen der Erde zeitigen werden. Mit der kriegerisch eroberten kulturellen Hegemonie des Judentums über den deutschen Volksgeist und der gleichfalls durch Waffengewalt erzwungenen Umvolkung der Deutschen vermittels der Invasion von Millionen vom Islam geprägter Menschen in den angestammten Siedlungsraum des deutschen Volkes häuft sich, gedämmt durch die Verteufelung der nationalsozialistischen Idee, in Mitteleuropa hochwirksamer sozialer Sprengstoff, der, wiederum von der Weltjudenheit, zu einem dritten Durchgang gezündet und die Welt für Jahrhunderte in den Abgrund schleudern wird, wenn es nicht gelingt, rechtzeitig diesen Sprengsatz zu entschärfen. Welche Kraft und welches Mittel, das zu bewirken, ist in Sicht? Es muss eine Kraft sein, die am und gegen den religiösen Zündstoff wirkt. Diese Kraft kann nur der Geist selbst sein, denn am Geist, und die Religion ist Geist, wirkt nicht der Stahl der Schwerter, sondern nur der Geist selbst. Das allein wirksame Mittel kann nur die Enthüllung einer höheren Gestalt des Geistes für das allgemeine Bewusstsein sein, in der die niederen Gestalten aufgehoben sind, in dreifachem Sinn dieses Wortes. Beendet, wie ein aufgehobenes Gesetz, bewahrt, wie das Heu in der Scheune vor Fäulnis erregender Feuchte, erhöht, wie ein zu Boden gefallener Wertgegenstand auf eine höhere Ebene. Mit der Hegelschen Philosophie sind alle denkbaren Gottesbilder, Religionen, in diesem Sinne aufgehoben aus Glauben, im Sinne der Verehrung von Vorstellungen gleich Bildern, die wesentlich gleich notwendig endliche Gedanken sind, in Wissen reiner, unendlicher, gleich logischer Gedanken. Es sind diese logischen Gedanken, die in jedem Menschen als Geist schon unbewusst wirken, die Hegel im Vordenken jedem Menschen bewusst macht, der bei gesundem Verstande ist, so dass diese Gedanken nicht mehr bezweifelt werden können und für sich bestehen, unabhängig von jeglichem Meister. Das inkriminierte Buch ist eine Anleitung für die Rückkehr des Denkens aus dem zeitgeistlichen Atheismus, nicht in die Religiosität, sondern in das Vernunftdenken, wie es sich in der deutschen idealistischen Philosophie in das Selbstbewusstsein Gottes offenbart hat. Zu Hegels Zeit stellten die Weltverhältnisse noch nicht zwingend die Frage nach dem Wesen der deutsch-jüdischen Feindschaft, also auch nicht die Frage nach dem Wesen des Judentums und des deutschen Volksgeistes jeweils für sich und ihres Verhältnisses zueinander. Bis zu den europäischen bzw. Weltkriegen des 19. und 20. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung konnten Judentum und deutscher Idealismus relativ harmonisch koexistieren. Das aus der vorübergehenden Niederlage des Deutschen Reiches emporgewachsene Holocaust-Narrativ hat die Möglichkeit der Koexistenz dieser Geister negiert. Notwendig ist jetzt allein die Entscheidung des deutsch-jüdischen Krieges zugunsten des deutschen Volksgeistes und der anderen nichtjüdischen Völker. Wohlgemerkt, diese Entscheidung impliziert nicht die physische Liquidierung der Judenheit, sondern ausschließlich des Judentums im Sinne einer Ideologie. Erst die geistige Befreiung ermöglicht ein mehr oder weniger friedliches Aufgehen der Judenheit in den Geist ihrer Wirtsvölker. Es ist erstaunlich, dass es ein jüdischer Weiser, Martin Buber, war, der die Judenfrage zu diesem Extrem zugespitzt hat. Als der historische Nationalsozialismus den Zenit seiner Entfaltung erreicht hatte, schrieb er, Zitat: Bisher hat die jüdische Existenz nur dazu ausgereicht, Götzenthrone zu erschüttern, nicht aber einen Thron Gottes aufzurichten. Das macht die Unheimlichkeit der jüdischen Existenz inmitten der Völker aus. Das Judentum prätendiert, das Absolute zu lehren, aber faktisch lehrt es nur das Nein zum Leben der Völker. Vielmehr, es ist dieses Nein und nichts mehr. Darum ist es den Völkern ein Grauen geworden. Darum muss, wo eines von ihnen dazu übergeht, nicht mehr wie bisher, nur in seiner Innerlichkeit, sondern in den Ordnungen der Wirklichkeit, sein eigenes Selbst als das Absolute zu setzen, es Israel abschaffen wollen. Darum ist Israel heute, statt mit einem Flug über den Abgrund den Weg der Rettung weisen zu dürfen, zu unterst in den Strudel der allgemeinen Heillosigkeit gerissen. Zitat Ende. Martin Buber, Werke, 2. Band, Schriften zur Bibel, Küssel Verlag, München, 1964, Seite 1071. Um dieser Wesensschau zu entfliehen, hat die Judenheit die moralische Geschichtsbetrachtung gefunden. Das heißt, die Juden haben Gott auf die Anklagebank gesetzt und sich zu seinen Richtern aufgeworfen. Ohne je eine Verhandlung durchgeführt zu haben, fällen sie das vorgefasste Urteil. Schuldig. Sie seien das Opfer, alle anderen die Täter. Sie schwenken das Banner mit der Aufschrift Wiedergutmachung, um damit ihre Raubzüge gegen die Völker zu rechtfertigen. Sind Sie sich nicht bewusst, damit Jahwe, Ihren Eigentumsgott, zu einem Eunuchen zu stempeln? Sie selbst haben ihn so bereits entsorgt. Die satanischen Verse des Mosaismus sind sein Leichentuch. Genau das ist die Bruchstelle im deutsch-jüdischen Verhältnis. Der deutsche Geist setzt sich und alle anderen Völker als die organisch gegliederte Einheit Gottes als Erscheinung für sich selbst, um sich in ihr zu erkennen, das heißt, für sich zu werden, was er an sich ewig ist. Nur als Einsheit in der Unterschiedenheit ist Gott der unendliche, allmächtige, allwissende und allgegenwärtige gedacht, erkannt und kann nur so sein. Das Judentum ist dazu das Gegenprinzip. Jahwe ist der Erhabene, der von allem Sinnlichen, damit auch von der Menschheit, absolut Getrennte. Die Menschheit, so als Geist in Sinnlichkeit versenkt, ist von Jahwe als ein ihm feindlicher Gott Götze gedacht. Das Volk der Hebräer ist von Jahwe auserwählt, ihn von dem Götzen zu befreien, das heißt, die Menschheit auszulöschen. Diesem Selbstbewusstsein Gottes von sich sind nur Juden Menschen, nicht Juden wie das Vieh. Nach der Götterdämmerung in der europäischen Aufklärung stellte sich die Aufgabe, Gott als Begriff, das heißt Gott als das ganze System der organisch verbundenen, abstrakten Denkbestimmung zu erfassen, das heißt seine Auferstehung im rein logischen Denken zu bewirken. Es zeigte sich, dass der deutsche Volksgeist berufen ist, diese Auferstehung zu bewirken. Diese ist zugleich die realweltliche Entmachtung des Judentums, weil Juden nun nicht mehr die allein aus dem Glauben an Gott fließende Kraft zur Selbsterhaltung in sich haben. So werden wir gegenwärtig Zeuge der Formierung eines religiösen Bürgerkrieges im Staat Israel selbst zwischen orthodoxen und säkulären Juden. Gilad Atzmon ist das Symptom dieser tödlichen Krankheit. Als ich mich mit seinem Buch Der wandernde Wehr befasste, wusste ich noch nicht, dass ich ihn mit meinen Schriften zur Judenfrage als Revolutionär gegen das Judentum erweckt hatte. Davon erfuhr ich erst von ihm selbst aus seinem Essay Horst Mahler und die Geister der Vergangenheit. Darin heißt es, Zitat: Und wenn Wahrheit ausgesprochen wird, manifestiert sich eine plötzliche Wahrnehmung, Erleuchtung. Von unseren gedanklichen Fesseln befreit, erkennen wir uns als das, was wir wirklich sind. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends, als ich damit begann, meine philosophischen Gedanken über jüdische Identitätspolitik zu formulieren, kam ich in Berührung mit einer phänomenalen Einsicht: Hitler irrte in dem Glauben, die Juden wären ein Volk. Juden sind eine Ideologie, und man kann eine Ideologie nicht töten, indem man Menschen tötet. Es war Horst Mahler, der Mann, der diese Einsicht formulierte, der mir dabei half, neu zu denken, wer ich war und woher ich kam. Es war Mahler neben anderen, der die Samen der Kritik in mein Denken pflanzte. Horst Mahler gelang es, mit einem einzigen Aphorismus die deutsche und die jüdische Geschichte durch die direkte Betrachtung der Schande zu dekonstruieren und so die Geschichten von Unterdrücker und Opfer neu zu schreiben. Gesunde, lebensstarke Gesellschaften tendieren dazu, revolutionäre, kontroverse Anarchisten und Wahrheitssucher wie Mahler mit Argwohn und Dankbarkeit zu betrachten. Deutschland jedoch hat sich dafür entschieden, die Gefahr unter Quarantäne zu stellen, Horst Mahler hinter Gitter zu sperren. Er hatte eine Menge über das deutsche Volk zu sagen, über seinen Geist, den deutschen Geist. Dieser Mann hat es eindeutig fertiggebracht, seine Weltanschauung von Grund auf neu zu überdenken und dabei, anders als seine früheren Weggefährten, schlüssig und konsequent zu bleiben. In diesem Essay, Das Ende der Wanderschaft, demonstriert Mahler seine Fähigkeiten im Umgang mit den hegelschen dialektischen Methoden. So wie ich sein Essay verstehe, hat Mahler viel über das deutsche Volk zu sagen und das, was es für sich selbst zu tun hat, um seinen großen und einmaligen Geist wiederzubeleben. Ich vermute, dass das Vollzugsziel, Mahler für ein Gedankenverbrechen hinter Gitter zu sperren, darin besteht, den Zustand der Verdrängung und Verheimlichung der Schande aufrechtzuerhalten. Die Menschheit braucht ihn, kann nicht verzichten auf ihren deutschen Geist. Zitat Ende. Aber wie war es für mich am Anfang meines Lebens? Ich wurde 1936 in Hainau, einer schlesischen Kleinstadt, in eine glückliche Familie als drittes Kind von Vieren geboren. Der Vater war ein angesehener Zahnarzt, die Mutter Hausfrau, beides hingebungsvolle Gefolgsleute Adolf Hitlers. Der Mutterbruder, Reinhold Nixdorf, hatte es zum Adjutanten des Gauleiters der SA in Schlesien, Heines, gebracht. Er war im Zuge der Bekämpfung des Röhmputsches im Juli 1934 in einem Wald nahe bei Breslau von SS-Leuten erschossen worden. Seinen Exekutoren wurde in der BRD der Prozess gemacht. Ich erinnere mich, dass meine Mutter, als ich das entsprechende Alter erreicht hatte, allabendlich an mein Bett trat, um mit mir zu beten. »Ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Lieber Gott, beschütze unseren Führer Adolf Hitler.« Als ich schon größer war, betete ich das Vaterunser, mit eben demselben Zusatz. Der Führer war mein weltlicher Gott. Er war mir täglich nahe in einem riesigen, in düsteren Farben gehaltenen Ölgemälde, das im Herrenzimmer der Familienwohnung in der Parkstraße 4 in Hainau ausgestellt war. Es war 1949-1950 in der Feurich-Schule in Berlin-Schöneberg, als ich aus dem Munde meines Klassenlehrers erstmals von den grauenhaften Verbrechen erfuhr, die im Namen des Führers begangen sein sollten. Ich erzählte davon meiner Mutter, es kam zur Auseinandersetzung. Ich erinnere mich an die Tränen der Mutter, die sich mit der Behauptung zur Wehr setzte, dass es sich um Propagandalügen unserer Feinde handele. Ich ließ nicht locker, schließlich gab meine Mutter auf. Unter Tränen stammelte sie, der Führer hätte die Juden nicht umbringen, sondern in den Mansardenwohnungen, gelegen jeweils im Dachgeschoss der Wohnhäuser, unterbringen sollen. Dann hätten die Feinde, um die Juden zu schonen, keine Bomben auf die Wohnquartiere abgeworfen. Auf diese Weise hörte ich zum ersten Male, dass die Juden mit den Kriegsverbrechen der Feindmächte in Verbindung gebracht wurden. Doch die Umerziehung begann zu wirken. Den Bildern von Leichenbergen, die als Beweis für Gräueltaten gezeigt wurden, war ich wehrlos ausgeliefert. Ich sah keinen Grund, den Lehrern, die diese Bilder uns erläuterten, nicht zu vertrauen. Jahrzehnte später habe ich die Eindrücke reflektiert und bin dabei auf die Rolle des Zutrauens zu Wissensmittlern bei der Formierung des eigenen Weltbildes aufmerksam geworden. Schon bei meiner ersten Lektüre von Hegels Phänomenologie des Geistes prägte sich mir der Absatz unauslöschlich ein, in dem Hegel das Wesen der Bildung als ewige Verlebendigung des jeweiligen Volksgeistes in den nachwachsenden Generationen aufzeigt. Mit Rücksicht auf die Bildung schreibt er, Zitat, dies ist aber von der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz nichts anderes, als dass diese sich Selbstbewusstsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich hervorbringt. Zitat Ende. Werke 3, Seite 33. Hier ist von der Hervorbringung Gottes seines Selbstbewusstseins in uns Menschen die Rede. Mir wurde klar, dass genau an dieser Stelle ein feindlich gesinnter Geist bei gegebener Wehrlosigkeit eines Volkes in diesem ein Selbstbewusstsein hervorbringen kann, das zugunsten eines fremden Geistes sein eigenes aufgibt und in Knechtseligkeit verdämmert. Diese Ausführungen haben mir geholfen, die tiefen Dimensionen der Umerziehung des deutschen Volkes anhand des höchst wichtigen Werkes von Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche, die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen, als kulturellen Völkermord am deutschen Volk zu verstehen. Aber so weit war ich noch lange nicht. Der wichtigste Bruch in meinem Leben, hier ist dieser Ausdruck angebracht, war meine Begegnung mit den Werken von Karl Marx, einem Juden. Diese ergab sich noch in der Phase, in der die in der Familie empfangene antikommunistische Prägung für mich bestimmend war. Die Flucht vor der russischen Dampfwalze hatte die Familie zunächst nach Naumburg an der Saale 1945-46, dann nach Dessau-Roßlau 1946-49 verschlagen. In der Umgebung von Naumburg erlebte ich die Einnahme durch die US Army. Diese zog sich aber nach wenigen Wochen zurück, um Sachsen-Anhalt der Roten Armee zu überlassen. Das war so zwischen F.D. Roosevelt und Stalin vereinbart worden. Als wir von Naumburg nach Roßlau weiterzogen, war diese Stadt schon von den Russen besetzt. Ich erinnere mich, wie ich mich im Kreise von Freunden in grausige Fantasien stürzte, in denen wir uns ausmalten, was mit Stalin, dem Teufel, geschehen sollte. In dieser Umgebung bekam ich natürlich mit, dass Stalin öffentlich als Vollstrecker der Gedanken von Karl Marx gefeiert wurde. So wurde mir Karl Marx zum Begriff. In Roßlau vollendete ich 1949 mein 13. Lebensjahr. Das 14. wurde das Schlimmste meines Lebens. Im Februar 1949 verließ der Vater die Welt, weil er sie nicht mehr ertragen konnte. Er wollte die Familie in ihr nicht zurücklassen. Er versuchte, uns Kinder und seine Stiefmutter mitzunehmen. Der Versuch scheiterte durch das entschlossene Eingreifen meines ältesten Bruders. Er durchschaute den Plan des Vaters, holte schnelle Hilfe herbei. Im Krankenhaus gelang es den Ärzten, uns ins Leben zurückzuholen. Aus einem verschollenen Abschiedsbrief geht hervor, dass der Vater über einen langen Zeitraum hinweg versucht hatte, in quälenden Gesprächen die Mutter dafür zu gewinnen, mit ihm zusammenzugehen. Sie hat sich aber diesem Ansinnen mit aller Kraft widersetzt. Eine Reise der Mutter zu ihrer Schwester nutzte der Vater für eine einseitige Lösung. Die Liebe zum Vater hat überdauert. Seine Entscheidung war in der Familie nie ein Thema. Ich würde über diese Begebenheiten auch weiterhin schweigen, wenn diese nicht durch den Direktor der Oberschule in Roßlau namens Wenzel gerichtskundig und nicht neuerlich durch die Veröffentlichung der mich betreffenden Akten der Studienstiftung des deutschen Volkes in Erinnerung gerufen worden wären. Zeitnah zum Tod meines Vaters erlitt ich die schwerste Niederlage meines Lebens. Ich ließ mich von den Kommunisten korrumpieren. Sie boten mir, einem Sprössling des Kleinbürgertums an, im Arbeiter- und Bauernstaat studieren zu dürfen, wenn ich unverzüglich in die Freie Deutsche Jugend, FDJ, eintreten und an der Grundschule in Roßlau eine FDJ-Gründerorganisation gründen und deren Leitung übernehmen würde. Dabei hatte ich noch nicht einmal das satzungsgemäße Alter erreicht. Zum Entsetzen meiner Mutter willigte ich ein, weil ich mir ein Leben ohne Universitätsabschluss nicht vorstellen konnte. Als FDJler wurde ich von der SED intensiv gefördert, wurde zum Kreis und von dort aus zum Landesparlament der FDJ delegiert, wo ich abgesprochene Reden gegen die reaktionären Lehrer halten musste. Daraufhin wurde ich von meinen Lieblingslehrern, Kohl und Bräutigam, wie ein Aussätziger gemieden. Das war schlimm. Ich erinnere mich, dass meine Mutter unter Tränen meinen FDJ-Mitgliedsausweis ins Feuer der Kochhexe warf. Sie war in Panik, auch weil mein ältester Bruder nach bestandenem Abitur in der eben gegründeten DDR nicht zum Studium zugelassen wurde. Mit bewundernswertem Geschick und Aufbietung all ihrer Kräfte fädelte sie die Übersiedlung der jetzt vaterlosen Familie nach West-Berlin ein. Gegenüber den Behörden gab sie als Zieladresse eine Wohnung im sowjetischen Sektor von Berlin an. Anders wären die damals erforderlichen dreieckigen Stempel der sowjetischen Kommandantura nicht zu erlangen gewesen. Tatsächlich hatte die seit Hainauer Tagen mit uns befreundete, in West-Berlin beheimatete Familie Koschwitz für uns eine kleine Zweizimmerwohnung in der Erdmannstraße Nummer 12 in Berlin-Schöneberg angemietet. Damals lag Berlin noch in Schutt und Asche. Es galt als Unmöglichkeit, eine Zuzugsgenehmigung für die Westsektoren und dort auch eine Wohnung zu bekommen. Unsere Mutter hat das geschafft. Die Route des Umzugswagens führte durch die Westsektoren. Der Zufall wollte es, dass der Laster mit einem Motorschaden vor dem Grundstück Erdmannstraße 12 in Berlin-Schöneberg liegen blieb. Ich weiß nicht, was der Motorschaden unsere Mutter gekostet hat. Ich weiß nur, dass sie in diesem Zusammenhang ihren Schmuck verpfändet hat. In West-Berlin wehte ein anderer Wind. Hier empfand ich nach dem Übergang von der Grundschule auf die Friedrich-Ebert-Aufbauschule in Berlin-Wilmersdorf mein Anbandeln mit der SED, FDJ, in der Rückschau als Schmach und als Verrat an meinem Elternhaus. Mein Selbstwertgefühl hat darunter schwer gelitten. Dass ich nicht depressiv wurde, habe ich meiner Mutter zu verdanken. Obwohl sie mich wiederholt als das schwarze Schaf der Familie bezeichnete, ließ sie mich ihre Liebe spüren. Und sie verstand es, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich zu großem berufen sei. Im jugendlichen Größenwahn suchte ich eine Herausforderung, an der sich die Vision meiner Mutter bewahrheiten sollte. Ich verfiel dem Gedanken, Karl Marx widerlegen zu wollen. Es war in den 50er Jahren höchst ungewöhnlich, dass sich ein Oberschüler auf ein ernsthaftes Studium des Kapitals von Karl Marx warf. Ich tat es. Was ich dabei erlebte, lässt sich kaum in Worte fassen. Im Handumdrehen mauserte sich mir Karl Marx von einem verachteten, ja gehassten Literaten zu einem geistigen Übervater, der mich schon bald zu Lenin führte. Dieser brachte mich dazu, das russische Volk zu lieben und zu bewundern. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es waren Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin, Ulyanov, die mich schlagartig aus dem dumpfen, durch die Umerziehung gesäten deutschen Selbsthass erlösten. Sie boten mir, und das ist schon irre, das intellektuelle Rüstzeug, das deutsche Volk zu filetieren, zu zerlegen, in Klassen, zum Beispiel in die gute Klasse des Proletariats und in die Klasse der Produktionsmitteleigentümer, deren bestimmender Kern imperialistische Magnaten für Faschismus, Krieg und Völkermord verantwortlich seien. Diese Spaltungsfantasie war in die Dimitrovsche Formel verpackt, die unter der Fuchtel Stalins von der Komintern kanonisiert, die für die Kommunisten in aller Welt verbindliche Deutung der Geschichte des 20. Jahrhunderts wurde. Jeder deutsche Intellektuelle, der nicht gerade ein millionenschweres Aktienpaket oder ein Rittergut mit mindestens 100 Hektar landwirtschaftlicher Fläche geerbt hatte, konnte jetzt wählen, welcher Klasse er sich zugehörig machen will. Mit den imperialistischen Kriegen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dem Krieg Frankreichs in Algerien und Indochina, der USA in Vietnam, Laos und Kambodscha, baute sich im Gewissen der westlichen Intellektuellen ein gewaltiger, ja unwiderstehlicher Druck auf, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. An den Universitäten in den USA, in Frankreich, in Westdeutschland, in Italien und in Japan fiel die Wahl zugunsten der unterdrückten Massen, das heißt für die Verdammten dieser Erde, Franz Fanon, aus. Das Marxismusstudium hatte Konjunktur. Leninistische Revolutionskonzepte fanden im Westen einen fruchtbaren Boden. Ich befand mich plötzlich im intellektuellen Mainstream. Die westliche Welt geriet in Aufruhr. Es entstand eine von den Schriften der Juden Karl Marx, Sigmund Freud, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno und Herbert Marcuse ideologisch geprägte Internationale des moralischen Protestes gegen die als Kapitalismus fehlbezeichnete Lebenswelt des Judaismus-Atheismus, deren heilsgeschichtliche Substanz die Horrifizierung des deutschen Volksgeistes ist, bis auf den heutigen Tag vermittels des Holocaust-Narrativs. Unter dem Banner »Nie wieder Auschwitz« formierte sich ein System der Gedankenpolizei, Political Correctness, das die katholische Inquisition in den Schatten stellt. Den jüdischen Weltbildagenturen gelang es, die deutsche idealistische Geschichtsphilosophie vollständig zu verschatten. Dass es in der Weltgeschichte vernünftig zugeht und diese nur zu begreifen ist als Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst, als Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit, Hegel, so dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich ist, wieder Hegel. Diese Sätze werden von der Frankfurter Schule als eschatologischer Nonsens gehandelt. Dem Hegelschen Satz »Das Ganze ist das Wahre« setzte Adorno assertorisch ohne jede Plausibilisierung, geschweige denn systematische Herleitung, die dürftige These entgegen »Das Ganze ist das Unwahre« und ließ sich dafür feiern. Man fühlt sich an das Märchen »Des Kaisers neue Kleider« erinnert. Der Kaiser ist nackt. Die Judenheit musste den deutschen Geist verdrängen, damit nicht die Frage nach der Wahrheit des Mosaismus und seiner weltlichen Wirklichkeit aufkommt, denn die Antwort vernichtet die jüdische Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe oben der Deutung meiner Vita, die Michael Fischer in das Motiv der deutschen Schuldabwehr setzt, widersprochen mit der These, dass in ihr völlige Blindheit für die Dialektik meines unausweichlichen Zeitgeist zurückgelegten Weges waltet. Das will ich kurz erläutern. Bekannt ist der Satz, jeder ist der Sohn seiner Zeit. Er findet sich auch bei Hegel. Niemand ist dafür verantwortlich zu machen, dass er durch Bildung zum Träger des Zeitgeistes geprägt ist. Zeitgeist ist die jeweilige besondere Gestalt des Selbstbewusstseins Gottes, die ihm in Raum und Zeit auf einzigartige Weise erscheint und er daran erkennt, wie weit er sich schon zur Freiheit seiner selbst entwickelt hat, sowie dass er in bestimmter Weise noch eine Objektivität gegen sich hat, die ihn noch unfrei zurücklässt. Gott ist der absolute Trieb, diese in sich vorfindliche Grenze aufzuheben. Etwas aber ist das, was es ist, nur in seiner Grenze. Hegel, Werke 5, Seite 138. Ich habe in der Familie und in der Schule unmittelbar, das heißt ohne eigene Reflexion, den Geist des historischen, mir gegebenen, Nationalsozialismus deutscher Prägung empfangen. Goethe dichtete: Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Die zeitgeschichtlichen Ereignisse aber haben den Erwerb des Zeitgeistes verhindert. Dieser Mangel äußerte sich in der Weise, dass ich unter den Bedingungen der Umerziehung der Deutschen durch die Besatzungsgewalt der Sieger über das Deutsche Reich anfällig war für eine Konversion in das Gegenteil und das auf einem hohen intellektuellen Niveau, auf das ich durch die frühe Lektüre des Kapitals von Karl Marx gehoben war. In allen Erdteilen folgten Hunderte von Millionen den Marxischen Gedanken. Der Sog des neuen, jetzt antifaschistischen Zeitgeistes, dessen Kern das Holocaust-Narrativ bildet, war gewaltig. Ihm erlag ich mit Haut und Haaren. Gleichwohl blieb mir das Erbe des deutschen Geistes, wie sich später zeigte, bewahrt. Seine Strahlkraft bezog es aus dem Vorbild der Eltern, das besonders intensiv wirkte, weil ich sie ungetrübt als liebevolle und gütige Menschen erlebte. Diesen Schatz konnte mir die Umerziehung nicht nehmen. Die unmittelbare Einzeit von nationalsozialistischer Weltanschauung und elterlichem Vorbild bewahrte mich davor, die Deutschen meiner Zeit als Monster wahrzunehmen. Diese Abwehrkraft wurde verstärkt durch die staatsfeindliche Tendenz des Marxismus. Gegen sie verteidigte ich in mir den Staatsmenschen, der ich war und stets geblieben bin. Dabei spielte vielleicht auch der Umstand eine Rolle, dass die Unmittelbarkeit des Vaters aus meinem Leben verschwand, bevor ich den Aufstand gegen die väterliche Autorität proben konnte. So wirkte der Vater nur als liebende Erinnerung in meinem Leben. Ich bin überzeugt, dass dieses Verhältnis einen prägenden Einfluss auf mein politisches Handeln hat. Es brachte nämlich die Dialektik des Holocaust-Narrativs zum Bewusstsein. Je penetranter die Judenheit ihren Hass gegen das Deutschtum austobte, desto entschlossener wurde ich, dieses gegen die Angriffe zu verteidigen. Diese Erfahrung weist in die Zukunft. Wenn ich auch als Angehöriger der Zwischengeneration begünstigt bin dadurch, dass ich noch Bilder von der Blüte des deutschen Volkes unter dem Nationalsozialismus im Kopf habe, so weiß ich durch Hegel, dass diese Substanz ein allgemeines ist, das, solange es ein deutsches Volk auf Erden gibt, in diesem auch wirklich wirkend ist und als Wille frei zu sein und sich seinem Wesen gemäß zu entfalten wieder mächtig sein wird. Diese Substanz schlummert auch in den treulosen Gutmenschen, auch in den Rotten der Antifa. Es gibt nun von mir schriftliche Äußerungen zuhauf, die die Tatsache widerspiegeln, dass ich die in der Konversionsphase empfangene atheistische Weltanschauung marxischer Prägung gründlich reflektiert habe. Einige Zeugnisse dieser Art seien hier aufgeführt. Das früheste Zeugnis ist wohl ein Essay mit dem Titel »Ausbruch aus einem Missverständnis«, der als Kursbuch 48 von Markus Michel und Eva Moldenhauer herausgegeben wurde. Die genannten haben sich als Bearbeiter der im jüdischen Surkamp Verlag erschienenen Hegel-Werkausgabe einen Namen gemacht. Auf Anregung von Günter Nenning, einem österreichischen Publizisten der Neuen Linken, schrieb ich für das in Wien erscheinende Neue Forum den dreiteiligen Essay »Neubeginn«. Herbert Marcuse schrieb an Günter Nenning, dass er diesen Essay für einen der wichtigsten Beiträge zur Theorie und Praxis der Linken halte und er für seine Veröffentlichung in den USA sorgen werde. Sein plötzlicher Tod hat das Vorhaben vereitelt. Der Parteiverlag PCI, der Kommunistischen Partei Italiens, brachte ihn als Buch unter dem Titel »Per la critica del terrorismo« als Band 103 der Reihe »Dissensi« in Italien heraus. In der BRD fand sich kein Verleger. An dem Text fällt zunächst auf, dass mir durch die Umerziehung das gängige Bild von Adolf Hitler als des Leibhaftigen erfolgreich eingepflanzt worden war. Interessanter aber ist der Umstand, dass im Lichte der Dimitrovschen Formel die Dialektik des Holocaust-Narrativs zur Erscheinung kam. Danach war Hitler nicht der Geschäftsführer des deutschen Volksgeistes, sondern der Geschäftsführer der Clique der imperialistischen Magnaten, die zu hassen und zu vernichten geboten war. Hitler war tot, aber der Imperialismus wütete in der Dritten Welt. Die politische Struktur in der BRD unterstützte Frankreich und die USA beim Völkermord in den ehemaligen Kolonien. Die USA und der westdeutsche Staat wurden so zum Hassobjekt. Gegen sie richtete sich in erster Linie die Revolte der Studenten. Die Vergangenheitsbewältigung war, wenn überhaupt, nur ein Randthema in der Aufschwungphase der Studentenbewegung. Das änderte sich erst, als durch die Ereignisse im Ostblock den Revolteuren das ideologische Fundament wegbrach. Erst jetzt wurde der nachholende Antifaschismus zur Ersatzreligion. Diese brachte ihre eigene Inquisition, die Political Correctness und ihre Häscher im Gewande von Gutmenschen auf die Bühne der Gegengeschichte. Der von Günter Nenning mit dem Übertitel »Brief aus dem Kerker« versehene Text ist ein hybrides Dokument der Zeitgeschichte. Er markiert den Übergang des von Moses Hess und Karl Marx geprägten revolutionären Sozialismus anarchistischer und internationalistischer Strickart in den westlichen, vom deutschen Idealismus geprägten neuen Nationalsozialismus, NNS, in dem die kommunistische Ideologie im Hegelschen Sinne aufgehoben ist. Im Mittelpunkt, oder besser im Hintergrund, wirkt die Idee des freien Volksstaates, die der Hegelschen Philosophie innewohnt. Während meines Hegel-Studiums war ich auf das Werk von Shlomo Aveneri, einem an der Hebräischen Universität Jerusalem lehrenden Sozialphilosophen, aufmerksam geworden. Sein Titel »Hegels Theorie des modernen Staates« weckte mein Interesse. Es war zu der Zeit, als meine Verteidiger Otto Schily und Christian Ströbele sich bemühten, Gerhard Schröder, den nachmaligen Bundeskanzler, für meine Vertretung im Verfahren zur Aussetzung der Vollstreckung einer 10-jährigen Freiheitsstrafe zur Bewährung nach Verbüßung von 2/3 zu gewinnen. Da es sich um eine hochpolitische Entscheidung handelte, waren wir der Meinung, dass Gerhard Schröder, der damals Vorsitzender der Jungsozialisten war, hilfreich sein könnte, da im Berliner Senat die SPD am Ruder war. Schröder war äußerst vorsichtig. Er holte das Einverständnis von Willy Brandt und Herbert Wehner ein und er musste seiner damaligen Frau versprechen, dass er vor einer Zusage mir gründlich auf den Zahn fühle. Gemäß dieser Zusage kam es in der Haftanstalt zu einer Reihe von Vier-Augen-Gesprächen, in denen ich unter anderem das Buch von Shlomo Avineri erwähnte. Er fand meine Bemerkung dazu so interessant, dass er mich bat, eine Buchbesprechung für das theoretische Organ der Sozialdemokratischen Partei Neue Gesellschaft zu schreiben. Er traute sich zu, diese bei dem Chefredakteur Herbert Wehner und den Redaktionsbeiräten Helmut Schmidt und Hans-Jochen Vogel durchzubringen. Er hatte damit Erfolg und übernahm auch meine anwaltliche Vertretung. Die Buchbesprechung erschien in Heft 9 1979 der Neuen Gesellschaft. Sie ist auch dem Autor zur Kenntnis gekommen. Shlomo Avineri schrieb mir am 7. Februar 1980, Zitat: Obwohl wir offensichtlich in einigen zentralen Punkten der Interpretation nicht übereinstimmen, möchte ich Ihnen sagen, dass ich durch die Lektüre Ihres Artikels viel gelernt habe. Dieser ist diejenige Besprechung, von der ich mehr gelernt habe, als von zahlreichen anderen, viel detaillierteren Studien über Hegel und politische Philosophie. Zitat Ende. In der Rezension ist ein Zeiger gesetzt auf die Differenz zwischen Hegels organischer Staatstheorie und den gängigen naturalistischen Staatsauffassungen, die in das theoretische Arsenal des Faschismus Eingang gefunden haben. Damit ist das Thema angeschlagen, das bestimmend sein wird für die Entfaltung des neuen Nationalsozialismus, NNS, als einer besonderen Gestalt des Nationalsozialismus überhaupt. Im historischen Nationalsozialismus wirkte als das Moment der Unfreiheit die Ausrichtung an vermeintlich ehernen Naturgesetzen, damit die Unterordnung des Geistes unter die Materie. Diese Unterordnung unter die Natur bedingt geistfeindlichen Rassismus, der historisch der Überwindung der Judenherrschaft über die Völker entgegensteht. Mein Buch wird den Rassismus in dem Maße, wie es verstanden wird, im Hegelschen Sinne aufheben. Die im Essay Neubeginn dargestellten Gedanken halte ich nach wie vor für gültig und ich meine auch, dass Marcuse richtig lag. Die Texte haben interessierte und aufmerksame Leser gefunden. Zu ihnen gehörten die von der Bundesregierung berufenen Mitglieder einer Enquete-Kommission zur Erforschung des Terrorismus. Dieser gehörten die Professorin Iring Fetscher, Marxologe, und Günter Rohrmoser, Hegelianer, an. Sie gerieten in Streit über die Frage, ob meine Läuterung auf Hegels oder Marxens Einfluss auf mein Denken zurückzuführen sei. Sie schlossen darüber eine Wette ab. Um diese entscheiden zu können, sollte Rohrmoser mich befragen. Eine entsprechende Sitzung fand während eines Hafturlaubs bei mir zu Hause, damals in der Wohnung in der Bartning Allee 7 in Berlin-Charlottenburg, statt. Rohrmoser erschien in Begleitung eines seiner Assistenten, Fröhlich. Es wurde ein langes Gespräch. An dessen Ende stellte Rohrmoser befriedigt fest, dass Hegel und nicht mehr Karl Marx in meinem Denken bestimmend war und er die Wette mit Fetscher gewonnen hatte. Wir wurden Freunde. Auch mit Gerhard Schröder ergab sich eine über seine anwaltliche Tätigkeit hinausgehende Freundschaft. Ich erzählte Rohrmoser, dass Gerhard Schröder mir gegenüber durchaus ernsthaft erklärt hatte, dass er das Kanzleramt anstrebe. Rohrmoser bat mich, ein Gespräch mit Schröder zu vermitteln. Wir verbrachten zu dritt einen ganzen Tag miteinander in Rohrmosers Wohnung in Stuttgart-Degerloch. Die erste Hälfte des Tages hörte Schröder Rohrmoser zu, in der zweiten ergab sich zwischen beiden ein reger Gedankenaustausch. Ein besonderer Schwerpunkt war dabei die Rolle Russlands und die Bedeutung des deutsch-russischen Verhältnisses für die Auferstehung des christlichen Abendlandes. Rohrmoser pflegte damals rege Kontakte zu dem Kreis russischer Philosophen um Alexander Dugin. Einen dieser Philosophen habe ich danach bei ihm kennengelernt. Ein Sprecher des Freundeskreises von Rohrmoser bat mich, zu seinem 70. Geburtstag die Laudatio zu halten. Dieser Bitte kam ich nach. Der entsprechende Text ist von mir unter der Überschrift »Zwischen Turmbau zu Babel und Pfingstwunder« gefasst. Er wurde nach meiner Erinnerung nur unwesentlich gekürzt unter der Überschrift »Aufklärung über die Aufklärung« in der Frankfurter Rundschau abgedruckt. Auf ihn ist hier näher einzugehen, da er in gewisser Weise den Inhalt des Buches »Ende der Wanderschaft« vorwegnimmt und die dialektische Aufhebung des ideologischen Gegensatzes von links und rechts darstellt. Im Zentrum steht die nationale Frage, die als Gottesfrage erkannt ist. Der Text schließt mit dem Satz, Zitat, »Wir Deutsche und mit uns die ganze Welt sollten beten, dass wir uns wieder als Nation erfassen und den aufrechten Gang erlernen«, Zitat Ende. Die Laudatio wurde gehalten am 1. Dezember 1997. In besonderer Weise werden die Bemühungen Rohrmosers gewürdigt, die nachstalinische Geschichte Russlands bei unserer Deutung der deutschen Geschichte zu reflektieren wie folgt. Zitat. Die Anwesenheit der russischen Philosophen mag uns bewusst machen, dass das russische Volk mit seiner Vergangenheit qualitativ anders umgeht als das deutsche Volk mit seiner Geschichte. Obwohl der stalinische Terror nicht weniger, eher mehr Menschenleben vernichtet hat als die Hitler-Diktatur, sind in Russland die kommunistischen Organisationen nicht verboten. Sie nehmen teil an den geistigen und politischen Auseinandersetzungen. Wer immer sich als Kommunist definieren mag, kann das offen zeigen. Die Kommunisten können sich ungehindert auf dem Roten Platz in Moskau versammeln, ihre Fahnen schwenken und voller Verehrung Stalinbilder zeigen. Ungehindert dürfen sie, hier stockt mir der Atem, ihre Liebe zu Stalin, die es millionenfach gegeben hat und heute noch gibt, Ausdruck geben. Man erinnere sich hier an den eingangs erwähnten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Dieser offene Umgang mit der jüngsten Vergangenheit ist die erste und wichtigste Voraussetzung für eine schöpferische Befassung des russischen Volkes mit seiner Geschichte und seiner geistigen Tradition. Wir können hier von den Russen lernen. Die Begegnung Rohrmosers mit den russischen Philosophen könnte der Beginn sein der Wiederfindung des deutschen Volkes aus seiner Geschichte. Rohrmoser stellt für uns Deutsche die nationale Frage. Wenn wir auf sie keine Antwort finden, so Rohrmoser, drohe der Rücksturz in die Barbarei. Ähnlich hat wohl auch der jüdische Gelehrte Jakob Taubes, ein Mitstreiter und Freund aus der Zeit des republikanischen Clubs in Berlin, gedacht. Er hat mich schon 1980 auf die Dringlichkeit der nationalen Frage hingewiesen, die, wenn ihr nicht Aug in Aug geschaut wird, so schrieb er, die Deutschen von hinterrücks überfallen wird. Für die Linke war die nationale Frage kein Diskussionsgegenstand, weil sie die Medienmeinung teilt, dass die Welt vor uns Deutschen nur dann sicher sein werde, wenn wir uns als Volk in die höhere Einheit Europa auflösten. Das Gegenteil werde eintreten, meint Rohrmoser. Für Rohrmoser ist die Gefährlichkeit der Deutschen aber nicht in ihrem Nationalcharakter begründet, wie die Sieger über Deutschland uns das einerzogen haben, sondern in der Beschädigung oder gar Zerstörung ihrer Identität als Volk und Nation. Und an anderer Stelle der Laudatio heißt es, die Linke meint, dass alle bisherige Geschichte nur die Vorgeschichte des Menschen sei, der seine eigentliche Geschichte mit dem Anbruch des Sozialismus, mit der klassenlosen Gesellschaft beginnen werde. Die vermeintliche Vorgeschichte war in dieser Konzeption vom Menschen die Leidensgeschichte seiner Erniedrigung, der Verhinderung bzw. Pervertierung seines Menschseins. Der Maßstab, der es der Linken ermöglichte, so über die Geschichte zu urteilen, war der Glaube, dass der Mensch von Natur aus gut und allein durch seine gesellschaftlichen Verhältnisse verdorben werde. Die vermeintliche Güte des Menschen wurde in den Köpfen der Linken auf einen noch nie dagewesenen, von allen antagonistischen Widersprüchen befreiten Zustand der Gesellschaft projiziert, in dem der Mensch sich selbst als neuen Menschen erschaffen haben würde. Mit der Rohrmoser Laudatio ist aus dem Begriff Gott in diesem Sinne absolut das Holocaust-Narrativ negiert, das heißt aufgehoben in dreifacher Bedeutung. Es ist gleichgültig, ob die Judenvernichtung tatsächlich stattgefunden hat oder nur allgemein an sie geglaubt wird. Irgendwo habe ich im zeitlichen Zusammenhang mit meinem Auftritt im Rohrmoser Freundeskreis den Satz geprägt: Wenn es den Holocaust, wie manche meinen, gar nicht gegeben hätte, so müsste er erfunden werden, um die Erörterung der Gottesfrage auf das geistige Niveau zu heben, auf dem sie allein beantwortet werden kann. In der Laudatio selbst heißt es dazu: Jede Geschichte hat eine Moral. Die Moral jeder Geschichte ist der Gedanke, in den sich der absolute Geist in seiner Manifestation wirft, um ihn am Dasein zu erfassen. Die Moral der Geschichte der Glaubenskriege am Morgen der Neuzeit und ihrer Leichenberge, man denke nur an die Bartholomäusnacht, war die Realisierung des Liberalismus in Europa. Rohrmoser beschreibt das im Ernstfall, Seite 94-95. Auch der Holocaust und der Archipel Gulag haben eine Moral, also einen Sinn. Der jüdische Historiker Amos Funkenstein, Jüdische Geschichte, Seite 263, hält es für anstößig, den Holocaust zu etwas Unbegreiflichem zu erklären, in ihm keinen Sinn sehen zu wollen. In Rücksicht auf den europäischen Bürgerkrieg, Enolte, ist die Moral der Geschichte die Ermöglichung der Erkenntnis, dass der einseitige Gedanke seine Einseitigkeit nicht dadurch überwindet, dass sein anderes, das ihn zur Einseitigkeit herabsetzt, in seiner daseinenden Gestalt vernichtet wird, sondern allein durch die Anstrengung des Denkens. Durch die Anstrengung des Denkens, das sich fähig gemacht hat, die Gegensätze als Momente des einen, in dem sie aufgehoben und wahrhaft versöhnt sind, zu begreifen. Diese Fähigkeit hat das Denken zuerst in Hegel erlangt. In ihm hat es sich selbst als die befreiende Kraft des Geistes erfasst. Die Bitte des Rohrmoserschen Freundeskreises, in ihm traf ich auf Hans Filbiger, den ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, sowie auf einen hohen Offizier des militärischen Abschirmdienstes MAD, war folgenreich. Ihre Reaktion überraschte mich. Die Laudatio auf Rohrmoser bot mir die Gelegenheit, am Wirken des Jubilars die Hereinholung Hegels in den Diskurs der Gegenwart aufzuzeigen, als notwendigen Epochenwechsel. Das Zeitalter des leergemachten Himmels, Aufklärung, hatte den Schrecken der Leere, wie ihn Friedrich Nietzsche in der Parabel vom Tollmenschen veranschaulicht hatte, hervorgebracht. Dieser ist in sich der Trieb, sich von sich abzustoßen in die Fülle des seiner selbstbewussten Geistes, in den neuen Himmel, Offenbarung 21, der sich als die neue Erde verwirklicht. Die endlichen Gestalten Gottes hinter sich lassend, erstrahlt das absolute, ehemals Gott, als Resultat des reinen Denkens. Dieses erst ist die Wirklichkeit Gottes, die seinem Begriff entspricht. Die Deutung der Weltgeschichte ist jetzt nur denkbar als ein Aufzeigen der logischen Formen, Denkbestimmung, als Seele der realweltlichen Erscheinungen, die dadurch die Entwicklung der Vernunft, Gottes, zu ihrem Selbstbewusstsein sind. Der höchste Begriff ist der Geist als Freiheit, das heißt der Geist in der Gestalt, in der er nichts gegen sich hat, das er nicht selbst ist. Im Übergang von der einen zur anderen Gestalt hat der Geist seine niedere Gestalt als Realität noch an sich als tragisches Moment, in dem im Werden die Gegensätze von Freiheit und Unfreiheit im Verhältnis der Notwendigkeit koexistieren. In seiner Logik zeigt Hegel, was meistens übersehen wird, dass die Unterschiedenen an sich selbst notwendig das Gegenteil ihrer selbst sind. Nur so ist Gott denkbar als der eine, der ewige, unendliche, allmächtige und allwissende Gott. Die reale Erscheinung dieses Gedankens ist die physikalische Schwerkraft, die ebenso die absolute Abstoßung ist, die in der Natur als Raum und Zeit erscheint. Diese sind untrennbare Einheit als Bewegung, deren Negation das schwarze Loch ist, das bestimmtes Nichts ist, in dem es als Urknall erscheint. Ich nahm Bezug auf den Philosophen Michael Teunissen wie folgt: Zitat: Ich habe mich oft gefragt, ist Rohrmoser nun ein Philosoph oder ein Politiker oder ein politisierender Philosoph oder ein philosophierender Politiker? Heute bin ich überzeugt, er ist alles das zugleich. Diese Einheit ist keine zufällige Fügung, sondern liegt in der Sache. Was hier Sache ist, hat Michael Theunissen, Hegels Lehre, Seite 60, in der wohl richtigen These zusammengefasst, dass Hegels Philosophie des absoluten Geistes auf einem System beruhe, das durchweg geschichtsphilosophisch und desgleichen religionsphilosophisch konzipiert sei. Geschichtsphilosophie sei keine besondere Disziplin, sondern das Hegelsche System überhaupt und im Ganzen, aber so, dass dies zugleich und in der gleichen Universalität Religionsphilosophie sei. Kraft dieser Koinzidenz von Geschichts- und Religionsdenken sei die Theorie des absoluten Geistes ein biologisch-politisches Traktat. Rohrmoser ist so Philosoph gerade dadurch, dass er die Gegenwart bestimmt sieht, durch die in ihr aufgehobene Vergangenheit als die so gewordene Gestalt des Geistes, der auch in der Politik zum Ausdruck kommt, darin aber noch nicht das Bewusstsein seiner selbst in Vollendung, seine Wahrheit erreicht hat. Für den Philosophen ist die Politik deshalb ein würdiger Gegenstand des Denkens, weil es in der Wirklichkeit, in der Geschichte und der Politik, hier verstanden als Geschichte im Werden, vernünftig zugeht. Rohrmosers Anliegen ist es, die in der Geschichte waltende Vernunft zur Sprache zu bringen, wo andere die Wirklichkeit in den Zeugenstand rufen, um ihren Aberglauben zu beweisen, dass es keine Vernunft gäbe und alles dem Zufall überlassen sei. Zitat Ende. Diese Betrachtung gibt Auskunft über mein Verhältnis zur Politik in der Gegenwart, die keine Politik ist, vielmehr Verhinderung von Politik, die damit wesenhaft Gegengeschichte ist. Die Antriebskraft der gegenwärtigen Gestalt der Geschichte ist das Holocaust-Narrativ, das der einzige der Judenheit noch verbliebene Hebel ist zur Sicherung der Machtstellung in der Welt. Die Judenheit versucht uns einzureden, dass die Erinnerungskultur, auf Deutsch die Holocaust-Religion, ihr Leben beschützen soll gegen ein zweites Auschwitz. Ihre Wahrheit ist jedoch das Tabu, den Wahrheitsgehalt der Idee des Nationalsozialismus zu reflektieren, damit nicht bewusst werde, dass sie der Schlüssel zur Lösung aller uns gegenwärtig bedrängenden Probleme ist. Für die Judenheit ist das Skandalon des Nationalsozialismus nicht, dass unter seiner Herrschaft Juden verfolgt wurden. Bedeutende Denker des Judentums halten dafür, dass der Holocaust, das Ganzopfer, heilsgeschichtlich notwendig die Ankunft des Messias vorbereite. Die Zahl 6 Millionen ist in diesem Zusammenhang für das Judentum eine magische Zahl. Schon 1919 behaupteten jüdische Zeitungen in New York, dass in Europa aktuell 6 Millionen Juden umgebracht würden. Das Skandalon des Nationalsozialismus für die Judenheit ist sein wesenhaftes Vorhaben, die Zinsknechtschaft und damit die weltliche Macht der Judenheit zu brechen. Im ersten Verbotsverfahren gegen die NPD war einer der Belastungspunkte die Behauptung, dass die Brechung der Zinsknechtschaft als Option Eingang in die Programmdiskussion der Partei gefunden habe. Wo wird heute thematisiert, dass die unbezahlbaren Wohnungsmieten eine Erscheinungsform der Zinsknechtschaft sind? Welcher Politiker auf deutschem Boden wagt es, die Personalengpässe im Bereich der Daseinsvorsorge, unter anderem Pflegepersonal, öffentliche Sicherheit, Schul- und Bildungswesen usw., als Auswirkungen des globalistisch organisierten Lohndumpings aufzuzeigen, das für den globalen Investor die letzte ihm verbliebene Strategie zur Erhaltung seines Kapitals, das heißt der Verzinsung seiner Geldanlagen ist? Uns wird Politik nur vorgegaukelt, damit wir nicht hinter die Kulissen schauen. Fachleute, darunter Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, bekennen freimütig, sie wüssten nicht, was Geld sei. Sie begnügen sich damit, die Regeln zu kennen, nach denen man erfolgreich damit umgehen könne. Das Wesen des Geldes, damit der Zinsknechtschaft, als die dialektische Einheit von Freiheit und Unfreiheit der Person, ist im verständigen Denken nur zu kennen, aber nicht zu erkennen, Solange aber die Dialektik des Geldes nicht erkannt ist, solange wird sich die Schere Arm-Reich bzw. Macht-Ohnmacht immer weiter öffnen. Erst mit der Erkenntnis des Geldwesens, mit dem Begriff des Geldes, wird dieser beherrschbar durch die Vernunft. Der Nationalsozialismus war bei der Lösung dieses Problems auf gutem Wege, indem er nicht mehr das Gold, sondern das Arbeitspotenzial eines Volkes als Vertrauensstifter für das Kreditwesen erkannt hatte. Diese Erkenntnis war, die Bank als Privatinstitut aus dem Kreditgeschäft geworfen zu haben. Das und nicht die nationalsozialistische Rassenpolitik erzeugte die Todfeindschaft des Bankjudentums gegen das Deutsche Reich. Anfang des 21. Jahrhunderts erschien das Buch von Bernd Striegel über das Geld, Geschichte und Zukunft des Wirtschaftens, Verlag Ulmer Manuskripte, in dem die Grundlagen für die Bewusstmachung des Geldwesens gelegt sind. Ich habe das Werk besprochen und auf seine fundamentale Bedeutung hingewiesen. Die Rezension wurde über ein australisches Internetportal veröffentlicht. Daraufhin erhielt ich ein Schreiben des Verlages mit der Bitte, diesen nicht mehr mit dem Buch von Bernd Striegel in Verbindung zu bringen. Mir wurde mitgeteilt, dass der Verlag das Buch nicht mehr vertreibe. Hier sehen wir ein Frühwarnsystem am Werke, das auf dem Radarschirm des allgemeinen Bewusstseins nicht erscheint und gerade deshalb die höchst wirksame erste Verteidigungslinie zum Schutze der jüdischen Interessen bildet. Diese Episode um das Buch von Bernd Striegel ist ein Beispiel für die unendliche Gegenwart des Geistes in den realweltlichen Dingen. In der Erscheinung für das Bewusstsein sind die endlichen Dinge nur ein Gleichnis. Diese identitäre Beziehung der spekulativen Logik mit der Erscheinung Gottes als Weltgeschichte hat Goethe im Chorus Mysticus mit dem Faust, das Drama des deutschen Volksgeistes schließt, in Versform ausgesprochen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Und es war Goethe, der dichtete: Nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles, ach wir Armen. Erst mit Hegels Vernunftlogik sind wir in der Lage, das Wesen des Geldes als konkrete Einheit von persönlicher, individueller Freiheit und Unfreiheit zu begreifen. Und erst der Begriff des Geldes gibt uns die Macht, das Geldsystem vernünftig zu beherrschen. In der Striegel-Rezension ist der Begriff des Geldes herausgearbeitet und damit das geistige Fundament des nationalsozialistischen Parteiprogramms freigelegt. Geld ist wesentlich ein verdinglichtes, gesellschaftliches Vertrauensverhältnis, im Unterschiede zum pietätischen Vertrauensverhältnis der Familie, das im Blute waltet. Ein Ding wird Geld dadurch, dass der allgemeine Wille, Gesetz, seine absolute Tauschbarkeit in der Güterwelt nach Maßgabe bestimmter Wertschätzung garantiert. Das allgemeine Vertrauen in diese Garantie ist zunächst treuhänderisch in die Tätigkeit der Bank im Sinne einer privaten Anstalt investiert. Im Verfügungsbereich der Bank macht das Geld die Metamorphose zum Kapital, das heißt zu mehrwertheckendem Tauschwert durch, nach Maßgabe der Zinseszinsformel der Mathematik. In diesem ist ein Wachstum ins Unendliche abgebildet, das der ökonomischen Wirklichkeit widerspricht. Der Volksmund sagt: Bäume wachsen nicht in den Himmel. Alle drei abrahamitischen Religionen, auch die mosaische, verbieten die Zinsnahme. Juden ist lediglich die Bewucherung von ihresgleichen verboten, der Nichtjuden aber ausdrücklich als Mittel zur Erlangung der Weltherrschaft geboten. 5. Buch Mose, 28, Vers 12 und folgende. Otto von Bismarck hatte den Verdacht, dass die Hochkulturen des Altertums an Wucher zugrunde gegangen sind. Er beauftragte den Professor der Nationalökonomie Walter Ruhland damit, diese Annahme an Ort und Stelle zu überprüfen. Als er nach dreijähriger Forschungsarbeit seine Befunde der Reichsregierung vorlegte, war Bismarck schon nicht mehr im Amt. Welchen Anteil jüdische Einflussagenten an seinem Sturz hatten, ist wohl nie untersucht worden. Dass er seine Kriege zur Herbeiführung der Reichseinheit am preußischen Landtag vorbei mit tatkräftiger Hilfe des jüdischen Bankiers Bleichröder finanziert hat, ist dagegen bekannt. Walter Ruhland hat die Bismarck'sche Hypothese vollumfänglich bestätigt. Ob und gegebenenfalls inwieweit Gottfried Feder von den Befunden Walter Rulands beeinflusst war, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls reichen die Wurzeln von Punkt Nummer 11 des Parteiprogramms der NSDAP, Brechung der Zinsknechtschaft, weit bis hinab zu den Großreichen des Altertums. Walter Ruland, Gottfried Feder und Adolf Hitler hatten nur erst die äußerliche Zerstörungskraft des Zinssystems erkannt. Erst Hegels Wissenschaft des Geistes durchstößt die äußere Schale des Menschheitsproblems und stößt vor zu dessen Wesenskern. Im Geldsystem findet der Kampf der Momente des Geistes als Einzelwesen, Individuum und als Gemeinwesen um Anerkennung statt. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Vergleiche Hegel Phänomenologie des Geistes, Werk 3, Seite 45 und folgende. Das Wesen des Geldes ist die Anerkennung des anderen als Person, das heißt als Subjekt von Rechten und Pflichten. Seine Wirklichkeit ist der Tausch, der an die Stelle des unmittelbaren Genusses und des Raubes tritt. Die unmittelbare Anerkennung ist das Geschlechtsverhältnis von Mann und Frau als Ehe. Die vermittelte Anerkennung ist der Markt. Das reale Dasein der Anerkennung des Geistes als Person ist der Rechtszwang, der deshalb Freiheit ist, weil das Zwingende der eigene Wille als Vernunft ist, im Gegensatz zum Willen als Willkür, die stets Unfreiheit ist, auch wenn es der eigene Wille des Einzelnen ist. Das Wesen des Judentums ist die Nichtanerkennung des Anderen. Nur Juden sind Menschen, nicht Juden wie das Vieh. Talmud Baba Batra, Folio 114b. Den Juden ist es gestattet, Nichtjuden zu berauben. Talmud Tosefot, Folio 61a. Für Juden ist die Habe der Nichtjuden herrenloses Gut. Talmud Baba Batra, Folio 54b. Geld als konkrete Einheit von persönlicher Freiheit und Unfreiheit ist in der Getrenntheit dieser Momente zu betrachten. Nach der Seite der Freiheit ist es die Allmacht des Individuums, in den Genuss aller den Markt bildenden Güter zu kommen, die es selbst nicht hergestellt hat. Nach der Seite der Unfreiheit ist es die Allmacht des Geldverleihers, die unendliche Herrschaft über seine Schuldner, versinnbildlicht im Schuldturm, zu erlangen. Du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn deines Gottes. Sagt das 5. Buch Mose, Kapitel 28, Verse 12 bis 13. Das ist die heilsgeschichtliche Generaldirektive, die durch göttliche Autorität im Volk der Hebräer wirkt und sie zu Juden macht. Die Idee des Judentums, das heißt die mit dem Begriff des Juden übereinstimmende Wirklichkeit als das Nein zum Leben der Völker, Martin Buber, ist in biblischer Sprache ausgesprochen im Alten Testament bei Jesaja 34. Zitat: Der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über all ihre Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blute fließen. Zitat Ende, Jesaja 34, Vers 2 und folgende. Und weiter bei Jesaja, Zitat: Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker verwüstet werden. Zitat Ende. Jesaja 60, 10 und 12. Wir Deutschen sind zu solchem Selbstverständnis nicht fähig. So einem Gott könnten wir nicht dienen. Täten wir es, würde uns das Schuldgefühl zerstören. Der Zins als solcher ist die tödliche Waffe in den Händen der Judenheit, mit der sie die Völker mordet. Zins ist nicht Tausch, sondern Reichtumstransfer, Raub, weg von denen, die Güter schaffen, hin zu denen, die damit ihre Macht über die Völker steigern. Dass der Judenheit die zerstörerische Wirkung des Zinses bewusst war und ist, erhält die Tatsache, dass keinem Juden erlaubt ist, Zins von einem Juden zu nehmen. Die Versöhnung mit dem Judentum liegt in der von deutschen Philosophen erlangten Erkenntnis, dass das Böse kein selbstständiger Gegengott, Teufel, ist, sondern ein Moment im Leben Gottes selbst. Es ist in der Welt als Erscheinung Gottes für sich selbst vergleichbar mit einer Kinoleinwand, auf der ein Film abläuft, in dem alles, was Gott ist, verteilt an verschiedene Rollen zur Darstellung seines Wesens kommt, in der sich Gott spiegelt, das heißt erkennt, was er ist und was er nicht sein will. Diesen Film nennen wir Weltgeschichte. Das und nichts anderes ist es, was Hegel mit dem Satz ausdrückt: In der Weltgeschichte geht es vernünftig zu. In diesem Film spielen Juden als solche den Bösewicht, ohne den das Drama keinen Sinn ergäbe, das heißt keinen Erkenntnisgewinn. Das Prinzip der Brechung der Zinsknechtschaft wird auch ohne genauere Kenntnis des Vernunftdenkens begreifbar, wenn Geld als das Blut im Wirtschaftskörper, als dessen Allgemeines erfasst wird, das, weil es Allgemeines ist, nicht privates Eigentum als Bank sein kann. Die Unvereinbarkeit von privatem Bereicherungs- und Machtstreben mit privater Kontrolle des Kreditgeldsystems hat sich auch in der Realwelt zeigen müssen. Sie hat sich gezeigt mit der Krise des Weltfinanzsystems 2008, Lehman-Pleite. Sie hat mit der Aufdeckung des systemischen Betruges der Geldschöpfer ein für allemal das Vertrauen in die Garantiemacht der Bank zerstört. Dieses kann auch nicht wiederhergestellt werden, da der Zinseszins, der der Grund des Zusammenbruchs ist, mit Urgewalt weiterhin sein Zerstörungswerk vorantreibt. Der Nullzins ist an sich schon die Negation, Aufhebung, des privatbankgestützten Geldschöpfungssystems. Zur Verschleierung des Systemzusammenbruchs wurde die Bank in betrügerische Strategien getrieben. Diejenigen, die an der Welt Gefallen finden, wie sie ist, müssen den betrügerischen Bankern dankbar sein, dass sie mit ihren Manipulationen Zeit gekauft haben. Der Nullzins zeigt an, dass der gesellschaftliche Geldreichtum in der Zinseszinsfalle in Größenordnung gewachsen ist, die die Realwirtschaft nicht mehr im erforderlichen Umfang als produktiven Kredit abrufen kann. Das Geldkapital wird zunehmend arbeitslos. Der Flaschenhals für die Kreditplatzierung in der Realwirtschaft sind die banktauglichen Sicherheiten. Es kommt das Potenzial solventer Kreditnehmer ins Blickfeld. Es gibt drei Bonitätsbereiche: die Industrie mit ihren pfandtauglichen Sachgütern, die Erwerbstätigen mit ihren verfügbaren Einkommen, der Staat mit seinen besteuerbaren Bürgern. In den zurückliegenden Jahrzehnten ist in allen drei Bereichen die Bonität, das heißt die Kapazität, banktaugliche Sicherheiten zu stellen, restlos ausgelutscht worden. Durch Deregulierung des Kreditmarktes wurden immer abenteuerlichere Derivate erfunden, um sie als Scheinsicherheiten in das Kreditgeschäft der Banken einzuschleusen. Das Wesen der Lehman-Pleite war die vom Markt erzwungene Abwertung der Derivate, teilweise auf Null. Unter diversen Rettungsschirmen wurde der Systemzusammenbruch durch Flutung der Zahlungsströme mit Falschgeld in Billionenhöhe für die öffentliche Wahrnehmung versteckt. Der Ausdruck Falschgeld ist mit Bedacht gewählt. Um Geld zu sein, müsste es irgendeine gesellschaftliche Macht geben, die in der Lage wäre, die Werthaltigkeit der von den Zentralbanken ausgegebenen Banknoten und ihrer elektronischen Surrogate zu gewährleisten. Eine Garantiemacht in diesem Sinne ist nicht mehr in Sicht. Auch der Staat und die in ihm zusammengefassten Steuerzahler sind diese Macht nicht mehr. Staatsschuld hat in allen in Betracht kommenden Industriestaaten die Steuerlast so weit in die Höhe getrieben, dass Steuererhöhungen zu sinkenden Staatseinnahmen führen. Nur die Entschuldung der Staaten durch temperierte Streichung der Staatsanleihen ohne Entschädigung wird den Staat als Garant für die Stabilität der Währung wiederherstellen. Das kann nur der nationalsozialistische Führerstaat sein, weil nur er, keinesfalls die Demokratie, die gesellschaftlichen Sonderinteressen der verschiedenen Fraktionen der modernen Gesellschaft in Harmonie zwingen kann, nach Maßgabe der erkannten Vernunft. Warum erzähle ich das alles in einem Nachtrag zu meinem Buch »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit«? Ich erzähle das, weil viele Deutsche mich für einen Nazi halten und darunter etwas verstehen, was nicht das Geringste mit der Idee des Nationalsozialismus zu tun hat, zu der ich mich öffentlich bekenne. Sie fragen sich und mich, wie es gekommen sei, dass ich einmal ein Linksradikaler war und jetzt ein Rechtsradikaler sei. Wer das wirklich verstehen will, muss zuerst von dem Bild lassen, das er sich von mir gemacht hat, beziehungsweise den Medien entnommen hat. Das geht aber nur, dessen bin ich gewiss, wenn er eine Vorstellung bekommt von dem, was ich heute wirklich denke und wie mir diese Gedanken geworden sind. In einem Video, das im Internet herumgeistert, bin ich zu sehen, wie ich sage: Wir sind erst dann wieder frei, wenn wir in geschlossener Formation mit Hakenkreuzfahne ungehindert durch das Brandenburger Tor ziehen können. Das habe ich so gesagt und das meine ich auch so. Damit nehme ich nur das gleiche Recht für uns Deutsche in Anspruch, das Russen vor den Augen der Welt ausüben, wenn sie mit Sowjetfahnen und Stalinbildern sich auf dem Roten Platz vor dem Kreml versammeln. Ich habe hier die wesentlichsten Gedanken, hoffentlich verständlich, dargelegt, die mich zu der Überzeugung geführt haben, mir die Gewissheit geben, dass der Nationalsozialismus nicht Vergangenheit ist, sondern die Zukunft, nicht nur des deutschen Volkes. Zu dem Weg, der mich dahin geführt hat, gehört auch meine Begegnung mit Reinhold Oberlercher im Deutschen Kolleg. Zusammen mit ihm und Uwe Menen saß ich auf der Anklagebank vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts Berlin, weil wir in Schriften des Deutschen Kollegs das Verbot der jüdischen Gemeinden auf deutschem Boden gefordert hatten. Reinhold Oberlercher ist unbezweifelbar einer der klarsten Köpfe, die gegenwärtig im deutschen Volk wirken. Der zeitweiligen Zusammenarbeit im Deutschen Kolleg verdanke ich viel. Im Mittelpunkt unserer Arbeit standen Karl Marx und Hegel. Am Tage der Eröffnung des Berliner Judaismusprozesses vor dem Landgericht Berlin wehte in Berlin-Moabit auf den Türmen des Hamburger Bahnhofs die Flagge des Deutschen Kollegs, ein über die ganze Breite querliegendes schwarzes Kreuz mit Goldrand auf rotem Grund. Sie taucht heute zahlreich bei allen Versammlungen und Aufzügen auf, die unter nationalen Losungen stattfinden. Die aus Reinhold Oberlercher heraussprudelnden Gedanken sind manchmal bizarr, aber desto anregender. Manuel Seitenbecher widmet ihm in seinem Buch »Mahler, Maschke und Co.« auf den Seiten 344 bis 355 ein eigenes Kapitel »Reinhold Oberlercher – Vom Marxismus zur Ausrufung des Vierten Reiches«. Er hat das unvollendet gebliebene Hauptwerk »Das Kapital« von Marx fortgeführt, unter anderem mit einer bedeutenden Formalisierung des ökonomischen Organismus der modernen Gesellschaft. Wir sind, nicht im Streit, auseinandergegangen in der Judenfrage, die er wohl noch nicht im Lichte von Hegels Phänomenologie des Geistes analysiert, also auch noch nicht Hegels Satz »In der Weltgeschichte geht es vernünftig zu« auf die Judenfrage gewendet hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir verantworten beide den Aufstandsplan des Deutschen Kollegs, mit dem zwei recht unterschiedliche Entwürfe für eine Verfassung des Vierten Deutschen Reiches zur Diskussion gestellt sind. Vorangestellt ist mein Essay »Zur heilsgeschichtlichen Lage des Deutschen Reiches«, dem er, soviel ich weiß, nicht widersprochen hat. Carlo Schmidt hat den Weg zu einer Aufstands- und Verfassungsdebatte dem deutschen Volk per Grundgesetz ausdrücklich offen gehalten. Er hat dafür gesorgt, in einem letzten Artikel, Artikel 146, eine Beendigung der Bundesrepublik Deutschland, des Besatzungskonstrukts, als Ziel festzuschreiben. Zitat: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Diese Bestimmung ist im Einigungsvertrag noch einmal ausdrücklich bestätigt worden. Für jede systemische Revolution des Universums der gesellschaftlichen Interaktionsmuster stellt sich die Machtfrage. Sie ist zuallererst, zunächst in der Sphäre des Theoretischen, dann des praktischen Geistes zu lösen. Der mit der Revolution zu überwindende Gegner ist die Judenheit als das Subjekt der Zinsknechtschaft. Deren Entmachtung ist vorbereitet mit dem Aussprechen ihres Namens, das heißt mit der wissenschaftlichen Darlegung ihres heilsgeschichtlichen Wesens als das Nein zum Leben der Völker, Martin Buber. Dieser Schritt ist nichts anderes als die Demobilisierung der jüdischen Gedankenpolizei, der Auschwitzkeule, Martin Walser. Die Zerschmetterung der Auschwitzkeule ist nicht mit Angriffen auf das Holocaust-Narrativ zu bewirken. Sie gelingt nur mit den satanischen Versen des Mosaismus, zusammen mit ihrer heilsgeschichtlichen Deutung. Der Keim dieser Aufklärung ist mit dem Buch »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit« gesetzt. In dem Maße, wie dieses vom allgemeinen Bewusstsein rezipiert werden wird, schwindet die kulturelle Hegemonie des Judentums und damit die moralische Autorität der Judenräte. Die geistige Befreiung ist grenzenlos. Sie erfasst mit Notwendigkeit den ganzen Erdkreis. Diesmal werden die jüdischen Einflussagenten keine Möglichkeit mehr haben, zur Niederschlagung der antijüdischen Revolution einen Weltkrieg anzuzetteln. Im Gegenteil. Der schon voll entbrannte geopolitische Weltkrieg wird ein schnelles Ende finden, wenn die Fäden reißen, mit denen das Netz der Judenherrschaft geknüpft ist. Es erfüllt sich die Prophezeiung des ersten Präsidenten des jüdischen Weltkongresses und Mitgründers des Staates Israel, Nahum Goldmann. Er schrieb 1916, Zitat: Die kommende Kultur wird in ihrem innersten Wesen deutsche Kultur sein. Und damit ist ihre Eigenart, die sie von den bisherigen scheidet, schon bestimmt. Deutsche Kultur bedeutet soziale Kultur, bedeutet die Höherstellung der Gesamtheit über die Einzelnen, bedeutet die Fundierung aller Ethik und Moral, allen Rechts und aller Konventionen auf den Primat des Kollektiven. Wie die Idee des Organismus den tiefsten Gehalt des deutschen Denkens bildet, so stellt der soziale Gedanke das beherrschende Prinzip der deutschen Gesellschaftsordnung, der deutschen Kultur dar. Der Gang der europäischen Kulturentwicklung erhält, von diesem Gesichtspunkt betrachtet, innersten Sinn und tiefe Folgerichtigkeit. Fichte, Schelling, die Romantik, der Sozialismus erheben die Nation, den Staat zu immer höherer Würde, bis Hegel ihn als das höchste Resultat allen historischen Bestehens proklamiert. Zitat Ende. Ist so die Macht der Judenräte erst einmal gebrochen, ist die Brechung der Zinsknechtschaft mit einem einfachen Gesetz zu bewirken, das jede Form von Reichtumserwerb schutzlos stellt, der sich nicht auf eine produktive Leistung des Empfängers zurückführt. Die Geldschöpfung durch Kreditgewährung wird zum Monopol des Staates, der Gemeinden und Genossenschaften der werktätigen Bevölkerung. Zinsen fließen nicht in die Taschen von Privaten, sondern in den Haushalt der öffentlichen Hand und mindern so die Steuerlast. Ausblick. Das Fundament des von Reinhold Oberlercher ausgerufenen Vierten Deutschen Reiches ist ein vertieftes Verständnis des Wesens der Zinsknechtschaft als die Negation des Geldes. Der neue Nationalsozialismus ist die zweite Negation, die Negation der Negation des Geldes, das heißt die Affirmation des Geldes als Materiatur der persönlichen Freiheit. Auf das damit angesprochene Problem bin ich durch die Ölkrise von 1973 aufmerksam geworden. Ich habe das Thema angeschlagen mit einem Essay »Die Welt, ein Wald voller Räuber«. Dieser Text ist verschollen. Damals geisterte der Petrodollar als unerkanntes ökonomisches Phänomen durch die Medien. Es wurde nicht erkannt, dass sich im Petrodollar die Auflösung des Geldbegriffs vollzog dadurch, dass die Zwangsgewalt des Rechts als konstitutives Moment des Vertrauens in die Stabilität der Papiergeldwährung verloren ging. Die Globalisierung, das heißt die Zerstörung der nationalen Grenze, ist das realweltliche Dasein dieses Verlustes. Recht ist der vernünftige Wille, der als solcher nur in der absoluten Person Dasein hat. Die absolute Person ist die Nation, die logisches Eins ist, das als Komplexion vieler Eins Dasein, das heißt bestimmtes Sein, Realität ist. Die Nation ist logisches Etwas. Etwas ist das, was es ist, nur in seiner Grenze. Hegel, Logik, 1, Werk 5, Seite 138. Die Auflösung der nationalen Grenzen zerstört die Zwangsgewalt des Rechts, die Substanz der Freiheit. An ihre Stelle tritt die ökonomisch-militärische Zwangsgewalt der Vereinigten Staaten von Amerika, deren weltweite Interventionsmacht von den Interessen der jüdischen Bank dirigiert wird. Die Anfänge der theoretischen Erfassung dieses Problembereichs der bürgerlichen Gesellschaft findet sich im Studium der Gesetze der Monopolrente, insbesondere der Grund- und Bodenrente, Karl Marx. In diesem Sektor des Wirtschaftens fungiert Geld nicht mehr als allgemeiner Tauschwert, sondern als Titel zur Aneignung gesellschaftlichen Reichtums ohne Gegenleistung, Zins. Mit der Grund- und Bodenrente tritt der Widerspruch der Zwangsgewalt des Rechts in Erscheinung, indem diese als Garantiemacht des Vertrauens in den Geldwert sich unterschiedslos auch auf das Zinsgeld erstreckt. Zinsgeld ist Wirklichkeit der Unvernunft, also ungerecht. Das ist der Grund, warum Zinsnehmen von den abrahamitischen Religionen diskriminiert wird. Zinsnahme ist wesentlich Versklavung der Reichtumsproduzenten. Niemand ist willens, einen wesentlichen Teil seines Arbeitsproduktes ohne Not an reiche Müßiggänger abzuführen. Es bedarf des stummen Zwangs der ökonomischen Verhältnisse, die stets Rechtsverhältnisse sind, um dieses unvernünftige Treiben zu bewirken. Zinsknechtschaft ist der wissenschaftlich korrekte Ausdruck zur Kennzeichnung der bürgerlichen Gesellschaft, die mit der rechtlichen Anerkennung des Zinseszins einen Krebserreger in sich trägt, der in unseren Tagen im Volkskörper eine letale Geschwulst ausgebildet und zugleich eine monetäre Leukämie, Blutkrebs, erzeugt hat. Der Petrodollar machte das Krebsgeschehen offenkundig. Das Erdöl ist in den Gesellschaften, die das Eigentum an den Lagerstätten ausüben, nicht nur völlig wertlos, sondern eine Plage, wenn es spontan an die Erdoberfläche gelangt. Erst der Energiebedarf der industriell entwickelten Länder macht vermittels der Erfindung des Verbrennungsmotors aus dem Erdpech ein knappes Gut, das jetzt nur mit Marktmechanismen an den Verbraucherstellen, weit entfernt von den Fundstellen, verfügbar wird. Die in der Förderleistung steckende Arbeit autochthoner Arbeitskraft ist, in Geld ausgedrückt, geringfügig im Verhältnis zur Monopolrente, die nicht mehr durch Marktkräfte bestimmt ist, sondern von politischen Machtverhältnissen, die OPEC. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Monopolrente zum bestimmenden Moment des globalen Finanzsystems ausgebildet. Es hat sich sichtbar gemacht in den Silhouetten der Metropolen, deren Extrempunkte in der Wüstenregion des Mittleren Ostens, in Dubai, Riad, Dhofar, Abu Dhabi, aber jetzt auch im Fernen Osten in Singapur, Shanghai, Hongkong und Kanton zu bestaunen sind. Die bilden den modernen Turmbau zu Babel. Ihr eigentliches Zentrum aber hat die Zinswirtschaft in den unsichtbaren Aggregaten der Informationsindustrie, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter. Diese sind unkontrollierte, vom privaten Bereicherungsstreben gesteuerte Gelddruckmaschinen im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind Softwarebuden, deren Börsenwert im Handumdrehen den Wert der größten industriellen Aktiengesellschaften in den Schatten gestellt hat. Das Geschäftsmodell dieser Konglomerate ist die Monopolisierung des Urheberrechtsschutzes für informationelle Algorithmen. Der Rohstoff für die IT-Industrie ist der Geist in seiner Unmittelbarkeit, eine unendliche Ressource. Der Input materieller Art für die Erzeugung der erforderlichen intellektuellen Fähigkeiten belastet das Steueraufkommen, Schulen, Universitäten und so weiter und geht nicht in die Bilanz der IT-Unternehmen ein. Die Kosten der Qualifizierung der Arbeitskraft klettern in astronomische Höhen, ohne dass diese sich für den Kostenträger über den Markt amortisieren. Sie bleiben beim Steuerzahler hängen. Die Marktpreise für IT-Lizenzen richten sich nicht nach Angebot und Nachfrage. Sie werden bestimmt durch die Marktmacht der Anbieter nach Maßgabe gesteckter Erlösziele. Man hat erkannt, dass sich der Gebrauchswert der IT-Produkte nur vermittels einer entsprechenden Infrastruktur realisiert. Wir erleben gegenwärtig, dass der politische Apparat der spätbürgerlichen Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt wird, das Portemonnaie der Steuerbürger für die Finanzierung der erforderlichen Infrastruktur zu öffnen. So werden die Bürger an zwei Fronten von Bill Gates und Spießgesellen geschröpft, an der Preisfront vermittels des Monopolzinses und an der Inputfront vermittels der Besteuerung. Wenn man sich von diesem Schmarotzerpack eine Vorstellung machen will, muss man sich die Teilnehmerlisten der Bilderberger Konferenzen näher ansehen. Ein weiteres Segment der Schwindelwirtschaft hat frühzeitig Karl Marx unter die Lupe genommen, die Faux Frais, die Totenkosten des Kapitals. Das sind Aufwendungen zur Erhaltung und Mehrung des Kapitals als solchen, die nicht zur Gebrauchswertbildung beitragen. Die bei weitem wichtigste Komponente dieser Kosten sind die Ausgaben für die Werbung. Die Giganten der IT-Branche sind im Begriff, die Werbeetats der privaten und öffentlichen Akteure immer umfassender an sich zu ziehen. Dieser Widerspruch des Zinsgeldsystems löst sich durch eine Revolutionierung des Urheberrechtsschutzes für IT-Produkte. Das Lizenzwesen ist in die öffentliche Hand zu geben. Diese ermittelt die Input- und Pflegekosten und verhandelt mit den Schaffenden der IT-Unternehmen einen angemessenen Erfinderlohn und gewährleistet, dass dieser nach Maßgabe des Gerechtigkeitsempfindens bei allen Beteiligten auch ankommt. Damit ist der Finanzrahmen bestimmt für die Ermittlung des dem IT-Unternehmen verbleibenden Cashflows aus der Vermarktung. Ist dieser Orientierungswert erreicht, fließen die darüber hinausgehenden Markterlöse nach Abzug von Vermarktungskosten, Pauschalen, an den Fiskus. Dieser übernimmt dafür die Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes nach Maßgabe des Opportunitätsprinzips. Die Brechung der Zinsknechtschaft im Bereich der Nutzung von Grund und Boden ist zu bewirken durch die Nationalisierung des Eigentums und Reprivatisierung der Nutzung durch Verpachtung. Damit ist die Bodenspekulation beseitigt. Grund und Boden sind dann keine rentierlichen Vermögensanlagen mehr. Die Verwaltung des Wohnungsbestandes geht über an Wohnungsgenossenschaften, die der Aufsicht der Gemeinden unterstehen. Es wird erkannt werden, dass es vernunftwidrig ist, nicht produktive, aber notwendige Dienstleistungen, zum Beispiel im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in den Sicherheitsbereichen, privaten Investoren Zinshaien zu überlassen. Die entsprechenden Betriebseinheiten werden in die Eigenwirtschaft des Staates, der Gemeinden, Genossenschaften und Familien überführt. Die Leistungsstandards sind von ortsnahen Ethikräten als verbindliche Richtlinien zu bestimmen. Die Industriekomplexe der materiellen Produktion werden zu doppelnützigem Treuhandgut. Die Managementstrukturen sind so zu gestalten, dass die Gemeinwohlinteressen jeweils volle Berücksichtigung finden nach dem Grundsatz »Gemeinwohl geht vor Eigennutz«. So wird der neue Nationalsozialismus anfassbar.